Mit dem Ende des real existierenden Sozialismus schien die Geschichte am Ende angelangt zu sein. So wurde es zumindest propagiert und wird propagiert. Der Marxismus schien mit 1989 endgültig diskreditiert zu sein. Der Liberalismus trat seinen Siegeszug an. Der entfesselte Kapitalismus wütet seitdem mit neuer Kraft und neuer Stärke weltweit und entzieht vielen Menschen nach wie vor die Lebensgrundlage. Marxistische Debatten scheinen undenkbar. Und doch sind sie nicht tot. Einführungen in das Kapital haben ebenso Konjunktur wie kapitalismuskritische Bücher und Thesen. Was also wird aus dem Marxismus im 21. Jahrhundert? Ist Marx überholt? Was kann man von ihm, von anderen Denkern mitnehmen, was nicht? Wo ist heutzutage der Ansatz für eine gerechte, eine solidarische Gesellschaft? Um diese und weitere Fragen geht es in der abschließenden heutigen Stunde unserer Sendereihe zur Einführung in den Marxismus. Zu Gast in der Sendung ist Professor Georg Fühlbert von 1972 bis 2004 Professor für Politikwissenschaften an der Uni Marburg. Die Forschungsschwerpunkte Fühlberts liegen hauptsächlich in der Theorie und Geschichte des Kapitalismus, in der Geschichte der Arbeiterbewegung und in der lokalen Zeitgeschichte. Er ist vielleicht einer der letzten marxistisch geprägten Professoren in Deutschland und insofern prädestiniert, einen Überblick über die Ideen des Marxismus zu geben. Sollten am Ende der Sendung Fragen offen bleiben oder ihr weitere Literaturempfehlungen haben möchtet, ruft einfach direkt im Anschluss an diese Sendung bis 22.30 Uhr hier im Studio an. Guten Abend, Herr Fühlbert. Guten Tag, Herr Stöckel. Ja, in der heutigen abschließenden Sendung unserer Sendereihe geht es ja so ein Stück weit um einen Ausblick, um eine Perspektive, was bleibt bzw. was kommt vom Marxismus. Die Debatten schienen ja nach 1989 lange Zeit obsolet zu sein. Marx wurde postuliert, ist tot, der Neoliberalismus hatte gewonnen. Das sieht jetzt so 25 Jahre nach der sogenannten Wende nicht mehr ganz so aus und es gibt ja so ein Stück weit auch eine Wiederaneignung von linken oder marxistischem Gedankengut. Wie ist denn die aktuelle Lage? Kann man da sagen, ja, der Neoliberalismus ist immer noch auf der Siegesstraße oder gibt es kleine Pflanzen, die Hoffnung machen? Also wir haben ja nun gerade da das Griechenland-Debakel. Das zeigt die Machtverhältnisse ziemlich deutlich. Insofern ist das, was man so den Neoliberalismus nennt, also den Marktradikalismus, ungebrochen, theoretisch immer widerlegt, aber das macht ihm ja nicht aus. Genau, also im Augenblick gibt es ja bis auf wenige Enklaven, fast nur noch Staaten, die mehr oder weniger kapitalistisch funktionieren. Wenn man jetzt nochmal an die Theorie von Marx rangeht, da können wir ja erstmal so eine Bestandaufnahme machen, wenn man sich fragt, was bleibt, was muss vielleicht auch geändert werden. Was bleibt von dieser ökonomischen Analyse von Marx? Das Kapital ist immer noch ein Buch, was verlegt wird, was auch noch Neuauflagen erlebt. Wo kann man an der ökonomischen Theorie anknüpfen? Na, überall eigentlich, nicht? Also in den letzten 30 Jahren ist, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal gesprochen worden, die marxische Arbeitswertlehre durch sehr gründliche empirische und auch Untersuchungen und auch methodologische Überlegungen glänzend rehabilitiert worden. Ich habe schon auf die Arbeit von Nils Fröhlich hingewiesen zur Rehabilitation der marxischen Arbeitswertlehre. Ich glaube noch nicht, also das höre ich zum ersten Mal. Vielleicht einmal kurz konkretisieren noch. Dann habe ich wohl mit mir selbst geredet. Ja, also als eines der großen ungelösten Probleme der marxischen Theorie oder sogar das zentrale Problem gilt ja die Mehrwertlehre und die Arbeitswertlehre, nicht? Ist tatsächlich der Wert einer Ware durch den Arbeitsaufwand bestimmt oder haben die Marktradikalen recht, die sagen, die Arbeitskosten sind nur Kosten unter anderen, im Übrigen entscheidet Angebot und Nachfrage. Das war eine hundertjährige Debatte um das sogenannte Transformationsproblem. Wie können also Werte einer Ware in Preisen dargestellt werden? Das schien immer wieder widerlegt, schon am Anfang des vorigen Jahrhunderts von Nikolaus von Bordjewitsch, dann nochmal von Samuelson. Und dann ist, aber das müssten wir besprochen haben, 1983 ein ganz wichtiges Buch erschienen von Manuel Faschun und Moshe Machover über Laws of Chaos, heißt das Buch, ist nicht ins Deutsche übersetzt, Laws of Chaos, in dem nun Überlegungen angestellt werden und auch ein mathematisches Modell angeboten wird, wonach die Arbeitswertlehre weit stringenter ist als die, Sie sagen, zu 95% stimmt und weit stringenter ist als die Grenznutzen-Theorie. Im Deutschsprachgebiet hat ein Kollege das nicht aufgegriffen, glaube ich, sondern ist unabhängig davon 1992 zum ähnlichen Ergebnis gekommen. Das ist Fritz Helmedack in Chemnitz, übrigens der Doktorvater von Sarah Wagenknecht, mit seinem Buch Warenproduktion mittels Arbeit. Das ist eine Auseinandersetzung, wie sie schon aus dem Titel ergibt, mit dem Buch von Piero Sraffa, Warenproduktion mittels Waren. Er hat auch hier mathematische Modelle vorgestellt, die Überlegenheit der Arbeitswertlehre zeigen. Beide, Machover und Faschun und auch Helmedack, gehen allerdings davon aus, dass man sich dabei ausschließlich auf den ersten Band des Kapitals stütze. Der dritte Band sei da eigentlich nicht zufällig nicht erschienen, noch zu Marx-Lebzeiten, sondern es sei dafür eigentlich überflüssig. Eine sehr gute Zusammenfassung dieser Debatte findet sich in einem Buch, das, glaube ich, wann ist das, 2009 oder so erschienen, von einem Schüler von Fritz Helmedack, von Nils Fröhlich zur Rehabilitation der Marxischen Arbeitswertlehre. Also da ist die Marxische Arbeitswertlehre grenzend nun rehabilitiert, auch durch empirische Untersuchungen. Das sind zwei angelsächsische Autoren zu nennen, Paul W. Cockshott und Alan Cottrell, die empirische Untersuchungen über das Verhältnis von Wachstum und Arbeitseinsatz in zahlreichen Ländern gemacht haben und festgestellt haben, tatsächlich die Wertbildung findet immer dort statt, wo der Arbeitsanteil besonders hoch ist. Also kann man schon davon ausgehen, dass das Kapital noch tagesaktuell ist? Das heißt, und durchaus noch, das wird immer aktueller. Ja. Also von noch kann nicht die Rede sein. Es gab einige Inkonsistenzen bei Marx selbst, hat versucht im dritten Band des Kapitals nun Werte und Preise und Profite und Mehrwert in Übereinstimmung zu bringen. Das ist mit seinen damaligen mathematischen Methoden nicht gelungen. Insofern hatten seine Kritiker sozusagen 100 Jahre recht. Aber 1983, ein wichtiges Jahr, 100 Jahre nach Marxens Tod, ist nun diese bahnbrechende Arbeit von Machover Faschun erschienen, die das nun gerade rückt. Der Pfiff der Sache ist die Kritik an der durchschnittlichen Profitrate, die Marx angibt. Er nimmt ja eine allgemeine Profitrate an im dritten Band des Kapitals. Daraus ergebe sich ein sogenannter Produktionspreis. Das lässt sich nach Auffassung aller, die nun seine Arbeitswertlehre rehabilitiert haben, so nicht halten. Die Profitrate ist eine statistische Größe und keine statische Größe. Also kann man sagen, dass der Kapitalismus, was wen wundert, auch noch ähnlich oder genauso funktioniert wie zu Marx Lebzeiten? Naja, so nicht, denn inzwischen ist ja einiges passiert, nicht? Also wir haben ist ein Monopolkapitalismus gewesen, das hat Marx dann nur in Ansätzen gesehen. Aber der Kern der Theorie, sagen wir die Arbeitswertlehre und die Mehrwertlehre, das stimmt einfach. Genau. Oder nicht einfach, es stimmt. Ja, genau, das meinte ich. Also die Faktoren sind einfach noch sehr präsent und Sie haben ein Beispiel angesprochen, Griechenland, man kann ja viele andere Beispiele nennen, wo einfach Kapitalakkumulation oder Mehrwert auch immer noch real auch nicht erscheint. Also ich glaube, das ist dann da, wenn man jetzt den dritten Band des gewachsenen Kapitals nachsieht, da gibt es ja ein großes Kapitel über das sogenannte zinstragende Kapital und über das fiktive Kapital. Das sind große Abschnitte aus dem dritten Band des Kapitals, die wir alle in den Kapitalkursen vor der Krise von 2008 nicht gelesen haben, die aber jetzt plötzlich sehr aktuell geworden sind. Es gibt das ein merkwürdiges Werk, das mag schon. Aber da gibt es Stellen, die sind jahrzehntelang völlig stumpf, weil sie keine Entsprechungen in der gegenwärtigen kapitalistischen Realität zu haben scheinen. Und plötzlich glänzen sie, weil sozusagen die Realität sich auf diese Stellen zubewegt. Das meint den, Sie meinen, spielen an auf den Finanzmarktsektor, der ja, so ein ja. Stück weit, ich fasse es für mich immer so ein Stück weit als fiktives Kapital, ja, was ich ja nicht. Ja, von Marx auch, also können sich durchaus auf ihn berufen. Ja, okay. Was, also Kapital, was sich gar nicht materialisiert, sondern Zahlen, die immer obskurer, immer größer werden, das ist ja ein Punkt, den wir doch in Griechenland gerade auch erleben, oder? Ja. Dass man da Zahlen. Marx hätte das genannt Schwindel, ne? Ja, das sind ja schwindelerregende Höhen, die da erreicht werden, die einfach auch gar nicht mehr in Zahlen oder sich materiell ausdrücken. Worum es aber immer wieder geht, wo man ja auch wieder eine Tendenz hin zu einem kapitalistisch funktionierenden Weltmarkt sieht, ist, dass ja der Ruf nach Privatisierung sehr laut wird und nach Marktgesetzen. Ist da der marxistische Ansatz immer noch die richtige Antwort zu sagen, dem Marktmechanismus setzen wir einen anderen entgegen? Und wie könnte dieser aussehen? Weil die Planwirtschaft, wie wir sie besprochen haben, auch im real existierenden Sozialismus, gab es Versuche mit NOP, wir haben ja in der letzten Sendung drüber gesprochen, hat ja nicht funktioniert für diese Epoche. Naja, da wird man wahrscheinlich bei Marx lernen können, dass Versuche innerhalb eines noch vitalen Kapitalismus eine andere Ordnung zu errichten, zum Scheitern verurteilt sind. Also gerade auch im Scheitern von Gegenordnungen bestätigt sich eigentlich die Marx'sche Theorie. Nun ist es ja so, wenn man sich das anguckt. Woraus übrigens sich eine ganz wichtige Funktion des Marxismus in den nächsten Jahrzehnten ergibt, nun vor voreiligen, vor Illusionen zu warnen. In welche Richtung Illusionen? Politische oder wirtschaftliche Illusionen? Na, also es gibt, also wir haben ja nun einen etwas langweiligen Diskurs, so seit 7 Jahren. Alle Welt erzählt, der Kapitalismus sei am Ende, nicht? Dabei ist er gar nicht am Ende und Marx hätte sich totgelacht, wenn er zum Beispiel die Arbeit von Wolfgang Streeck, der nun plötzlich, nachdem er einige Zeit als Berater von Gerhard Schröder versucht hat, den Kapitalismus effizienter zu machen, nun in der New Left Review verkündet, der Kapitalismus sei am Ende. Da würde Marx Herrn Streeck empfehlen, lese doch mal Marx Engels Werke, Band 9, Seite 13, da steht, der Kapitalismus ist erst am Ende, wenn tatsächlich innerhalb desselben sich nichts mehr entwickeln kann. Und Sie sehen es noch nicht an dieser Stelle, kann man da raushören, sondern es ist durchaus noch Entwicklungspotenzial im Kapitalismus drin. Außer, ich meine, das Feuilleton ist sich einig, dass der Kapitalismus am Ende ist. Das ist eine ziemliche Bestätigung meiner Auffassung, dass er wohl noch ein paar hundert Jahre dauern wird. Wahrscheinlich haben Sie recht. Der Papst ist ja auch auf Seite dieses Feuilletons. Ja, das ist ernster zu nehmen. Das ist ja einer, der ist ja kein Feuilletonist, ist natürlich auch kein Marxist, sondern das ist nur ein Idealist und der steht auf der Basis einer Theorie aus dem 13. Jahrhundert, nämlich der katholischen Soziallehre von Thomas von Aquin. Das ist eine andere Liga. Ja, stimmt, man kann ihn wahrscheinlich nicht einreihen, aber mir ist ja so aufgefallen in diesem Kanon, der sich kapitalismuskritisch äußert, stimmt, kommt natürlich von einer anderen Richtung, aber Sie haben natürlich recht, den Eindruck hatte ich auch, jetzt auch in der Vorbereitung zu der Sendung, dass es ja unglaublich viel Artikel und... Das ist eine Mode, also ich versuche zur Zeit, ich habe ja nun selbst da mitgesündigt, indem ich vor 10 Jahren so eine kleine Geschichte des Kapitalismus da verzapft habe und auch damals vorschlug, man solle sozusagen ein akademisches Lehrfach Kapitalistik gründen. Würde ich heute nicht mehr so wiederholen, denn inzwischen ist dieser Ruf ja erhört worden, auch wenn das nicht gerade in Bezug auf mich war, sondern wenn so ein, kann man mit Mephisto antworten, wo so ein Köpfchen keinen Ausweg sieht, stellt es sich gleich das Ende vor. Das passiert in Krisenzeiten eigentlich immer, dass das Ende des Kapitalismus ausgerufen wird. Das war schon in der großen Depression von 1873 so, das war 1929 so und das ist jetzt so. Inzwischen ist das so modisch geworden, dass es schon ärgerlich ist. Ich nehme mir gerade vor, zu trainieren, in den nächsten 10 Jahren das Wort Kapitalismus nicht mehr zu benutzen und die Dinge vielleicht anders zu bezeichnen. Wir hatten ein paar Jahrzehnte in der Geschichte der Bundesrepublik, da war das Wort Kapitalismus ein verbotenes Wort. Da musste man von sozialer Marktwirtschaft reden. Jetzt seit 2008 ist es ein pseudokritisches Modewort gewesen. Vielleicht sollte man ein bisschen drauf verzichten jetzt wieder. Zumal Marx ja das Wort Kapitalismus nie benutzt hat, sondern von der Kapitalismus, außer indem er einige Vorgänge als kapitalistisch und Kapitalismus bezeichnet hat, aber die kapitalistische Gesellschaft ja nie als Kapitalismus bezeichnet, sondern er sprach gleich im allerersten Band des ersten, im allerersten Satz des ersten Bandes des Kapitals von Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht. Also kapitalistische Produktionsweise, das ist dieser simple Vorgang, dass Geld mit Geld Waren gekauft werden, die Waren so verändert werden, dass anschließend mit mehr Geld zu mehr Geld verkauft werden können. Das ist die kapitalistische Produktionsweise unter Einsatz von Lohnarbeit. Es gibt nun verschiedene Gesellschaften, die nicht kapitalistische Gesellschaften sind, in denen es aber doch kapitalistische Produktionsweise gab. Und es gibt einen Typ von Gesellschaft, in denen diese kapitalistische Produktionsweise herrscht. Nur das ist die, die man mit Kapitalismus bezeichnen kann. Wer das meint, soll das dann auch so sagen. Nun macht das natürlich nicht so besonders viel Hoffnung, wenn Sie sagen, das wird noch ein paar hundert Jahre dauern. Man lebt ja parallel jeden Tag in einer Gesellschaft, ja, die zunehmend... Bitte? Gefällt es Ihnen da nicht? Es gefallen einem natürlich Facetten, aber es ist natürlich auch so, dass wenn man jetzt ökologisch argumentiert, sozial, eine Schere, eine Armut immer weiter steigt und Ressourcen immer weiter ausgebeutet werden. Da frage ich mich mittlerweile, bleibt denn nach dem Kapitalismus, auch wenn er 200, 300 Jahre noch andauert mit dem Profitstreben oder dem Gewinnstreben, bleiben danach überhaupt noch Ressourcen für eine solidarische oder sozialistische Gesellschaft übrig? Werden wir beide nicht beantworten können. Nicht? Aber ich glaube, man muss es dann vielleicht, man kann es gerne auch aktueller fassen und dann nicht auf zukünftige Gesellschaftsordnungen stieren. Können ja vielleicht sogar zurückgehen in das Jahr 1844. Das haben wir hoffentlich auch schon zitiert. Da stellt Marx ja so eine Art Imperativ auf. Er nennt es den kategorischen Imperativ in Anlehnung oder ironische Anlehnung an Kant. Er spricht da von dem kategorischen Imperativ, ich habe die Stelle gerade vor mir, und zitiere, dass der Mensch das höchste Wesen für den Menschen sein, also mit dem kategorischen Imperativ alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Verhältnisse, die man nicht besser schildern kann als durch den Aufruf eines Franzosen bei einer projektierten Hundesteuer: arme Hunde, man will euch wie Menschen behandeln. Das ist ja nun wirklich ein starkes Stück, nicht? Alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Ob das nur der Papst ist oder ob das irgendwelche andere Leute sind oder auch Marxisten, die diese Verhältnisse umwerfen wollen, ich denke, sie haben einfach recht. Marx ist natürlich dann nicht bei dieser moralischen Forderung geblieben, sondern hat dann ein Verhältnis oder zwei Verhältnisse in seiner Zeit, zwei Verhältnisse herausgegriffen. Das eine sind die Produktionsverhältnisse, letzten Endes den Mehrwert, die ökonomische Ausbeutung, und zweitens dann die Unterdrückung durch den Staat. Das waren die beiden Verhältnisse, die er kannte und die er auch als die Hebel benutzte oder als die Hebel benutzt sehen wollte, um diese Verhältnisse auch wieder umzustürzen. Das ist ein sehr früher Marxismus gewesen, heute würde man sagen auch ein sehr grober Marxismus. Man redet ja heute manchmal in einem anderen Modewort von Stellschrauben. Da redet er also von zwei Stellschrauben der Ökonomie und der Politik. Das ist zu wenig. Das würde man dann Unterkomplex nennen. Einige Leute haben sich ja dann so in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren schon sehr berauscht an der Entdeckung von Antonio Gramsci, der einen dritten Kampfbereich benannt hat, darüber haben wir ja gesprochen. Das wäre die sogenannte Zivilgesellschaft gewesen. Man könnte auch sagen, die Ideokratie, nicht? Also die Beherrschung der Menschen durch ihre Vorstellungen, durch das, was Intellektuelle von sich geben und die entsprechenden Institutionen. Hätten wir schon ein drittes Herrschaftsverhältnis, ein ideologisches Herrschaftsverhältnis, ideokratisches Verhältnis. Naja, das wird der Papst wahrscheinlich nicht abschaffen wollen. Marx hat das bezeichnet mit dem Fetischverhältnis im ersten Band des Kapital. Und dann, Sie erwähnten vorhin das Ökologieproblem, das sind dann immer solche Dinge, wenn einem nichts mehr einfällt, redet man von der Umwelt und meint, das sei, sie sei ein Hemmnis für die kapitalistische Entwicklung. Wissen wir nicht. Also der langjährige Chef der Heinrich-Böll-Stiftung, früher Mitglied des Kommunistischen Bundes Westdeutschland, Ralf Hüchs, sieht das ja nun gerade umgekehrt, hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, Intelligent wachsen, in dem er der Ansicht ist, dass man durchaus ökologisch verträglich den Kapitalismus weiter wachsen lassen könne. Also man soll nicht, wenn man auf dem eigenen Gebiet ein bisschen schwächlich gerade drauf ist, dann in andere Leute Gärten wildern. Und wenn, dann sollte man dann überlegen, ja, was ist denn dran für Marxisten an der Ökologiefrage. Und wenn man das macht, dann wird man allerdings sagen müssen, es gibt da im traditionellen Marxismus, auch bei Marx, eine Blindstelle. Nämlich, es gibt so eine Stelle im Kapital, die so ein bisschen pathetisch sagt, ja, also dass der Kapitalismus die Erde und den Arbeiter untergrabe und dass es Aufgabe der Menschen sei, als Boni Patres ihr Nachkommen die Erde unverletzt zu überlassen. Aber das ist natürlich nicht ökonomisch abgeleitet und insofern wenig hilfreich. Man wird allerdings dann sagen müssen, dass eben es nicht nur mit der Ausbeutung von Arbeitskraft zu tun hat im Kapitalismus, sondern in allen Zivilisationen, also nicht erst im Kapitalismus. Und das ist natürlich dann doch ein wichtiger Punkt, seit ungefähr 5000 Jahren dann doch zu tun hat mit einer Verfügung von Menschen über Natur, die dann dazu führt, dass immer mehr nicht recycelbare Artefakte da auf die Erde gestellt werden, die sich den Menschen gegenüber verselbstständigen. Und das wäre natürlich ein weiteres Verhältnis, in dem der Mensch ein offensichtlich doch auf Dauer recht geknechtetes Wesen ist. Man kann es idealistisch auch bezeichnen mit Entfremdung, aber den Begriff machen wir wieder weg, weil er zu allgemein ist. Also die ökologische Frage ist eine, dass nun die Menschen Produkte schaffen, die sie irgendwie dann als Artefakte zurückbleiben und dann ja, Ressourcen verknappen und senken auch, überlasten. Und senken ist dann also Erde, Luft und Wasser. Auch da wird man sagen, das ist auch Fremdbestimmung. Da bestimmen die Menschen als Gattung sozusagen fremd über sich selbst. Auch das wäre ein Verhältnis, das umzukehren und umzustülpen wäre oder umzustürzen wäre. Dann könnte man vielleicht das, was Marx so mit Entfremdung oder Herrschaft oder Ausbeut bezeichnet, vielleicht mit dem allgemeineren Begriff bezeichnen, der dadurch, dass er allgemeiner verwandt wird, auch präziser ist. Das wäre die Verfügungsgewalt. Verfügungsgewalt der Arbeitgeber über das sogenannte, also der Unternehmer über die Lohnarbeitenden, der Artefakte über die Menschen, die sie hervorgebracht haben, der ideokratischen Herrschaftsformen über die Menschen. Denken wir doch mal an die ideokratische Bildzeitung. Dann natürlich auch die Herrschaft von Männern über Frauen, das Patriarchat, wäre auch eine solche Form des Verhältnisses, in denen Menschen geknechtete, erniedrigte und verächtliche Wesen sind. Also ein ganzer Kanon eigentlich von Verfügungsgewaltverhältnissen, von denen der frühe Marxismus im Grunde nur zwei kannte, nämlich das politische und das ökonomische. Also da ist eine riesige Aufgabe noch vor der Arbeit künftiger Marxisten. Und ich glaube, wo nicht dieses ganze Ensemble bearbeitet ist, ist es nicht sinnvoll, von einem Ende des Kapitalismus zu reden. Es wäre allerdings dann auch nicht das Ende des Kapitalismus nur, sondern das Ende auch eines Zivilisationstyps, der älter ist als der Kapitalismus. Ja, und wir sind mittendrin in der abschließenden Sendung unserer kleinen Sendereihe zur Einführung in den Marxismus. Herr Fülbert, Sie haben jetzt schon einige Herrschaftsfacetten aufgemacht, Bereiche zum Teil, die Marx auch noch nicht gesehen hat. Ein Bereich, der mir noch so ein Stück weit am Herzen liegt bei der Beobachtung der aktuellen Situation, ist, ja, ich fasse ihn mal als Bereich des Psychosozialen, dass ich da den Eindruck habe, dass zunehmend mehr Menschen, und das ist natürlich auch statistisch erwiesen, an den Verhältnissen verzweifeln, aber nicht mehr die Verhältnisse dafür verantwortlich gemacht werden, sondern der individuelle Mensch, der den Ansprüchen nicht mehr genügt. Ist das auch eine Form, die Kapitalismus immanent ist oder die jetzt in die jetzige Phase hineingehört, wo man so zurückgeworfen wird auf sich selbst und seine eigene Optimierung? Ja, offensichtlich nicht nur in die jetzige Phase. Kapitalismus hat offensichtlich sehr viel mit Überforderung zu tun von Menschen. Und das sind die am meisten Überforderten natürlich diejenigen, die unter saumäßigen Bedingungen die Handarbeit machen müssen. Und da könnte man ja mal eine Geschichte des Kapitalismus als eine Geschichte der Drogen schreiben, mit denen den Menschen nun eher erträglich gemacht werden soll oder unter denen sie überhaupt noch ertragen. Also ich glaube, Fernand Braudel hat es wohl gesagt, dass der Kapitalismus auf einer Woge von Schnaps in die Welt gekommen ist. Seit wann gibt es denn eigentlich die harten Getränke? Also die ollen Germanen, die haben da ihren Met gesüffelt und die Römer wahrscheinlich so irgendwann Wein. Aber die harten Drogen, der Schnaps als Arbeiterdroge, das haben wir seit dem 16. Jahrhundert und dürfte zuerst in den Bergwerken aufgetreten sein, weil bestimmte Dinge einfach gar nicht ertragen werden konnten, wenn man nicht besoffen war. Übrigens auch kennt, weiß man das beim Militär, wo Bajonettangriffen dann gern Schnaps ausgegeben wurden. Das ist eine sehr frühe Art der Betäubung von Menschen, weil es dann gar nicht mehr anders geht. Und die deutsche das hat noch interessante Verquickungen, weil der Schnaps ja meist aus Korn gebrannt wurde im 19. Jahrhundert auf den Äckern aus Korn, das auf den Äckern der Junker wuchs in Ostelbien, und deshalb stand eben sozialdemokratischen Vorwärts immer samstagsabends oder auch freitagsabends so eine Kopfzeile: Heute ist Zahltag in Berlin, Arbeiter meide den Schnaps. Es gab auch eine Arbeiterorganisation, den Arbeiterabstinentenbund. Also die schlimmste Form der psychischen Degradation ist natürlich immer die gewesen, die körperlich hart Arbeitenden getroffen hat. Es gibt ein sehr schönes Taschenbuch übrigens, vor ein paar Jahren erschienen, von Ralf Hofrocker, einem jungen Historiker, eine Geschichte der Arbeiterbewegung. Nochmal eine Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung im Schmetterling Verlag, weise ich gern darauf hin, weil da ist ein schönes Kapitel über den Alkoholismus, mit dem Menschen sich depravieren mussten, und dann weist auch darauf hin, dass die ganz schlimme Malore dann abgelöst wurde durch eine Art von Arbeit, wo die qualifizierter sein musste, wird dann die Droge Schnaps durch die Droge Bier ersetzt. Die Facharbeiterdroge war dann nicht mehr der Schnaps, sondern das Bier. Gut, also die bürgerlichen Klassen trifft das auch. Was psychische Depravation angeht, ist das etwas, worüber gerade die Bourgeoisie und der Adel furchtbar zu leiden und zu jammern hat. Am Ende des 19. Jahrhunderts ist die Zeit, in der in der Literatur Arthur Schnitzler das beschreibt, und hat ja in dieser Zeit natürlich dann das Werk von Sigmund Freud entsteht. Und da haben wir nun ein Zeitalter, das der Historiker Joachim Radke beschrieben hat in einem umfangreichen Buch, das sogenannte nervöse Zeitalter. Alle waren plötzlich nervös am Ende des 19. Jahrhunderts, und der Kaiser Wilhelm galt, so nannte ihn nun Joachim Radkau, den obersten Neurastheniker, also den obersten Nervenbündel der Nation. Also wenn Sie da mal alte Zeitungen durchblättern aus dem Ende des 19. Jahrhunderts, gibt es dann immer auch Anzeichen: Der nervöse Mann, wie ist die Nervosität des Mannes zu bekämpfen. Also das haben wir immer wieder, und heute hört man wieder, dass das fing ja schon bei uns, als wir studiert haben, da hatten wir so die Mode vor 50 Jahren, dass man unbedingt Kaptagon nehmen muss, wenn man eine Seminararbeit schreibt, wenn man da paar Nächte durcharbeiten muss. Also diese Form der Überforderung und der Bekämpfung der Überforderungen sind alt, ergreifen jetzt auch die Intelligenz zunehmend und gehören dann wohl doch zum Phänomen des Absinkens der Mittelschicht, dass die Manager offensichtlich koksen, dürfte auch dazu gehören. Und das nennt man dann ja heute so inflationär unter dem Begriff Burnout. Ja, muss man auch haben, nicht? Ja, es gibt das auch, aber ich wollte nur darauf hinweisen, das ist nichts Neues und hat gerade die Handarbeiterklasse vorher in viel schlimmerer Weise betroffen. Also kann man unterm Strich festhalten, der Kapitalismus macht schon krank. Als sagen wir die Fremdverfügung, ja. Ja. Das ist klar. Genau, die Lohnarbeit oder wie man es auch mal nennen möchte. Das Schlimmste ist natürlich, wenn er die Menschen gesund macht, wenn sie es nicht merken. Ne? Ja. Und Jetzt würde ich gerne nochmal einen Schwenk machen, Herr Fühlberg, weil wir jetzt so ein Stück weit die Ökonomie, diese verschiedenen Herrschaftsverhältnisse nochmal aufgedröselt haben. Würde ich gerne nochmal zu dem kommen, was Marx und Marxismus ja ein Stück weit auch immer innewohnte und mit dem er auch immer verbunden ist, nämlich der Wunsch oder das Ziel einer Revolution, einer revolutionären Umwälzung der Verhältnisse, wie Sie eben gesagt haben, in dem der Mensch ein erniedrigtes Wesen ist. Und was gipfelt in vielen kleinen Zitaten auch: Proletarier aller Länder, vereinigt euch, und dieser Befreiungsgedanke, der ist im Augenblick ja, unterliegt er ja fast so einer Art Bilderverbot, wo man den Eindruck hat, über eine andere Gesellschaft. Man kritisiert den Kapitalismus zwar auch vehement und ist sehr, sehr unzufrieden, aber über eine andere Gesellschaftsform, ökonomisch, sozial nachzudenken, traut man sich ja doch irgendwie nicht. Weil doch, dann immer doch, das doch, doch, doch, man, doch. Ja, also ich gibt auch, ich es, auch. Nein, es gibt, ich, man kann auf Literatur verweisen. Also Cockshott-Cottrell, Alternativen aus dem Rechner, empfehle ich, im Papyrosa Verlag erschienen vor ein paar Jahren. Die modellieren eine neue Gesellschaft. Ja. Wo ist denn so ein Ansatzpunkt? Wo kann man das heute sehen? Sind es Bewegungen, sind es soziale Bewegungen wie jetzt, oder sind es Krisen wie zum Beispiel in Griechenland oder jetzt auch Spanien, die dazu führen, dass es sich neue Parteien etablieren mit Ideen, die ein Stück weit wieder links angesiedelt sind? Ist das ein Weg oder ist das ein kurzes Aufflammen in so extremen Krisenmomenten? Das ist jetzt zunächst mal einfach Gegenwehr, nicht? Gegenwehr gegen die Zumutungen des Kapitalismus. Oh, und das ist das Beste, was Menschen natürlich tun können, also sich wehren, ohne dass sie sich dann gleich einreden lassen müssen, sie nehmen an einer Revolution teil. Wenn sie sich das einquasseln lassen, dann kann das zu schweren Rückschlägen führen. Man muss immer wissen, was man macht, nicht? Wenn man sich wehrt gegen Zumutungen, zurzeit scheinen in Griechenland gerade die Apotheker zu sein, die streiken gegen die Mehrwertsteuer, dann ist das eine sinnvolle Sache, weil Leute sich ihre Haut wehren, nicht? So genauso, wenn Leute in eine Gewerkschaft gehen und die Postbediensteten gegen diese Deliveries gestreikt haben, leider unterlegen sind, wehren sie sich gegen eine aktuelle Zumutung. Und das ist das Wichtigste, was Menschen zurzeit tun können für sich und für ihre Familie und für ihre Nachbarn. Man soll es nicht mit Revolution verwechseln, weil dann, wenn man eingeredet bekommt, man sei ein Tiger, ist das auch schon wieder so eine Droge, und dann wundert man sich, wenn man als Bettvorleger landet. Gegenwehr. Das ist wichtig, das braucht man als Intellektueller den Menschen nicht zu sagen. Das machen sie selbst. Oder sie machen es nicht, wenn sie merken, es ist für sie aussichtslos im Moment. Intellektuelle, gerade linke Intellektuelle, sollten sich da mal ganz schön zurückhalten und sich an den ersten Paragraphen der Regeln der Solidarität halten, niemals auf andere Leute gesäß durch die Hölle reiten. Was den Begriff der Revolution angeht, ist das nun einer, der für Marx etwas anderes war als für uns. Marx hatte eine Revolution vor Augen, und Engels auch. Das war die Revolution von 1789 folgende, die Französische Revolution, dann auch noch die Revolution von 1830, da ist zum ersten Mal auf Barrikaden gekämpft worden, dann 1848. Da hat ja nun Engels in seinem politischen Testament, in der Einleitung zu Marx Bürgerkrieg in Frankreich 1895, gesagt, dass eine künftige Revolution so wohl nicht mehr stattfinden wird. Er macht das am Beispiel der Barrikade. Die Barrikaden, die konnte man gut bauen, auch 1848 noch in Berlin, die engen Straßen, da war die Straße eng, da wurden da ein paar Sachen aufeinander gelegt, man konnte sich dahinter verschanzen, und dann hatte das Militär oft noch nicht mehr die Möglichkeit, mit seinen Kanonen in diese engen Straßen reinzukommen. Das ändert sich dann nach 1848 am deutlichsten in der Stadt, in die klassisch war für die Barrikadenkämpfer, Paris, als der Baron Haussmann unter Napoleon III. Die großen Boulevards gebaut hat. Die großen Boulevards, die waren wunderbar breit, da kann man flanieren, das tun die Leute heute auch noch gern. Das hat aber vor allem damals eine militärische Bedeutung gehabt, denn die Boulevards waren so breit, so breite Barrikaden konnten sie gar nicht machen. Und vor allem war sie so breit, dass man die großen Mörser da gut aufstellen konnte und die Barrikaden zusammenknallen konnte. Daran erinnert Engels und sagt, man muss dann wirklich an vielen Enden in der Gesellschaft ansetzen, bis sie reif ist, durchdrungen ist von den neuen Elementen der neuen Gesellschaft, sodass, wenn es am Ende zum Schlagen kommt, und da war Engels schon der Ansicht, dass die Bourgeoisie sich wehrt, die Kräfteverhältnisse sich dann schon so verändert haben, dass der militärische Kampf gar nicht mehr so wichtig ist und dann auch gewonnen werden kann. Sehr schön schildert das ja nun Trotzki in seiner Geschichte der russischen Revolution, wo er zeigt, dass was dann auf dem Newski-Prospekt da passiert in Petersburg, nur noch das militärische Nachspiel ist, weil die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sich schon geändert haben. Also die Revolution als großer Zusammenbruch oder als großer Aufstand, wie sie Auguste Blanqui sich noch vorstellte, das ist eine Vorstellung des 19. Jahrhunderts. Man wird sich wahrscheinlich das heute doch eher so vorstellen müssen, dass Wissenschaft in der Vorbereitung von Revolution und auch der Abschätzung ihrer Chancen und Risiken eine große Rolle spielt. Man wird so etwas modellieren, man wird dann auch Kräfteverhältnisse simulieren und dann sich entsprechend danach richten. Wie das dann sein wird, wissen wir nicht, weil etwas vorausgehen muss, eine weitgehende Selbstdelegitimierung des Kapitalismus, von der man heute nicht ausgehen kann. Aber was wichtig ist, der Kampf gegen die aktuellen Zumutungen. Welche Rolle spielt darin dann marxistisches Denken oder marxistisch denkende Menschen oder politische Linke? Wenn man jetzt sagt, Sie haben natürlich recht, bei der Deutschen Post, bei diversen Streiks, des Kita-Streiks sind alle extrem berechtigte Anliegen, wo auch mit viel Werf gestreikt wird und über einen sehr langen Zeitraum. Aber Sie haben es schon erwähnt, es gibt natürlich da kein revolutionäres Element drin und das kann man vielleicht auch nicht implementieren. Aber was spielt dann die Linke oder auch eine radikale Linke oder eine marxistische Linke für eine Rolle in der Phase? Ganz viele Vereine nebeneinander, also auf einmal. Einmal die Linke und dann die radikale Linke und dann auch noch die marxistische Linke. Das müsste ich mir mal überlegen, ja, in welchen Verein ich da jetzt mal schnell eintrete. Also, ich denke, Marxisten sollen gar keine Rolle spielen. Das Rolle spielen ist ja nun fast so was Schaustellerisches und vielleicht auch etwas sich selbst mit Bedeutung aufladens. Wo solche Bewegungen sind, werden Marxisten, sagen wir Kommunisten, es gibt ja auch noch ein paar, nennen wir es doch mal Kommunisten, weil man da gleich auch das organisierte und politische Moment dabei hat, werden teilnehmen, so wie im Kommunistischen Manifest schon steht, dass die Kommunisten an allen Protestbewegungen, an allen demokratischen Bewegungen teilnehmen werden, solidarisch teilnehmen werden. Und dann sagt er natürlich, sie sind der entschiedenste Flügel. Naja, der entschiedenste Flügel wird mir erst im revolutionären Moment allenfalls sein, aber es werden diejenigen sein, und so steht es im Kommunistischen Manifest, die die Bedingungen der Kämpfe, was hat diese Kämpfe ausgelöst, was hat die Situation geschaffen, gegen die man sich da hoffentlich am genauesten analysieren können. Führungsrolle und solche Dinge, das überlassen wir mal irgendwelchen Pastoren, die in solchen Bewegungen sich ja dann immer auch finden. Ja, das ist natürlich gerade, stimmt, aber es ist natürlich gerade eine extreme Minderheit. Ja, das ist so. Stell dir mal vor, das wäre eine Mehrheit. Was wäre denn das? Eine revolutionäre, ja, Mehrheit in einer nicht revolutionären Situation. Da hätten wir doch wieder in Form einer psychischen Krankheit, oder? Das würde darauf hinauslaufen, ja, vielleicht. Das stimmt. Dann ist natürlich die Frage, was kann, Sie haben es schon gesagt, Wissenschaft wird eine große Rolle spielen. Wird sie das, also muss ich gerade nochmal genauer überlegen, ökonomisch kann ich mir das vorstellen, ja, also weil es dann natürlich eine sehr genaue, durch Computertechnologie eine sehr genaue Planung und Entwurf von irgendwelchen Utopien möglich wäre. Ja, aber die soziale Komponente, der Mensch ist ja immer sehr schwer durch Wissenschaft planbar. Das wird sich wahrscheinlich schon noch sehr spontan. Oder auch nicht. Also der Mensch planbar ist schon ganz schlecht. Ne? Ja. Also da hätten Sie ja zwei Instanzen der Wissenschaft, die den Menschen plant. Das wollen wir doch mal besser vermeiden. Man könnte sich vorstellen, dass Menschen gemeinsam ihre Situation und auch künftige Konstellationen besser erforschen können. Das wäre eine Möglichkeit. Herr Fülbert, der Marxismus oder Karl Marx und später auch Lenin hat ja ausgezeichnet, dass sie eigentlich immer versucht haben, die aktuelle gesellschaftliche Entwicklung sehr genau zu fassen und zu analysieren. Und dann ist ja Marx schon in Ansätzen auf den Monopolkapitalismus eingegangen. Lenin hat dann später den Imperialismus genauer beschrieben und die Phase des Kapitalismus als imperialistische Phase bezeichnet. Diese imperialistische Phase, wenn man sich die heutige Welt anguckt oder auch die Geschichte nach Lenin, ist ja eigentlich nie wirklich beendet worden oder durch irgendetwas anderes abgelöst worden, sondern wir befinden uns ja eigentlich immer noch in einer Phase, in der ja, es multinationale Konzerne gibt, in der es Monopolkapital gibt und in der es auch imperialistische Bestrebungen gibt. Nicht mehr so mit einem Platz an der Sonne vielleicht, so offensichtlich, ja, nicht so offensichtlich vielleicht. Also ja, doch, wieder offensichtlicher, ne? Wieder offensichtlicher. Ja. Vielleicht ist es sinnvoll, man könnte es ja mal versuchen, ob das trägt, vom zweiten Imperialismus zu sprechen. Vom ersten Imperialismus zum zweiten Imperialismus. Der erste Imperialismus war der von Lenin beschrieben oder auch von Rudolf Hilferding beschrieben und von Rosa Luxemburg beschriebene, da nun also die monopolkapitalistischen organisierten Nationen gegeneinander antreten, die Deutschen einen Platz an der Sonne haben wollen, die Briten den behalten wollen und dann nun imperialistische Staaten gegeneinander antreten. Das ist eine Periode, die ja bis 1945 anhielt, nicht bis zu dem imperialistischen Überfall Hitler-Deutschlands auf Sowjetrussland und weiter und die Fortsetzung der imperialistischen Rivalitäten zwischen Deutschland, Großbritannien und Frankreich und dann auch USA, wie man sich schon aus dem Ersten Weltkrieg kannte. Dann wird dieser Imperialismus scheinbar stillgelegt, weil durch die Herausforderung, durch das sozialistische Weltsystem, die imperialistischen Staaten zusammenrücken. Der klassische Kolonialismus hört ja dann auch auf. Also wir haben seit 1945 dann die Emanzipationsbewegungen der Völker der Dritten Welt, beginnend in der Selbstbefreiung Indonesiens, dann 1945 und dann auch Indochinas. Schon das sind Rückzugsgefechte des klassischen Imperialismus. Und da schien er ja nun auch mausetot zu sein. Und jetzt haben wir eine merkwürdige Konstellation, bei der man sich ja nun die Augen reibt und sagt, ja Moment, das kommt ja wieder. Nicht? Einerseits sehen wir, dass nun die Länder des Südens sich emanzipieren, nachdem sie eine Periode durchschritten haben, in 60er Jahren, die durch die sogenannte Dividendstheorie beschrieben worden ist, dass bei erreichter politischer Unabhängigkeit die ökonomische Abhängigkeit bestehen bleibt. Jetzt haben wir aber dann doch einen Vorgang, den Jörg Goldberg in einem gerade in diesem Jahr erschienenen Buch als die Emanzipation des Südens beschreibt, wobei er da meint er das subsaharische Afrika, Lateinamerika und dann China, dass er dann nur auch unter dem Süden dann subsumiert, wo er davon ausgeht, dass da die alte imperialistische Abhängigkeit nicht mehr besteht. Aber wir haben was anderes. Wir haben den deutschen Imperialismus und den Euro-Imperialismus. Und das ist eine scheinbar atavistische Angelegenheit, aber offensichtlich eine brandgefährliche Angelegenheit. Wir haben ein Beispiel Griechenlands ja gesehen, wie ein Land, nämlich das dominante Land Europas, nun praktisch diktieren kann. Ein anderes Land, das ist nun Griechenland, zu einem Protektorat macht. Und zwar durch den zweiten Putsch, den Griechenland nun über sich ergehen lassen musste. Das eine war der nun allerdings körperlich brutalere faschistische Putsch von 1967, als die Obristen an die Macht kamen. Und das zweite ist nun der Putsch vom vergangenen Wochenende. Der Putsch von 1967 fand unter Führung der USA statt. Nun die Abschaffung der Souveränität eines Landes, dem ja nur vorgeschlagen wird, an welchem Tag sein Parlament was zu beschließen hat. Dieser ökonomische Putsch ist unter Anführung des deutschen Imperialismus nun erfolgt. Und da haben wir nun plötzlich Konstellationen, wo man merkt, die alte Ost-West-Konfrontation taucht wieder auf. Ich würde gerne auf ein sehr interessantes Buch hinweisen von Jörg Kronauer. Jörg Kronauer, Allzeit bereit, über die deutsche Rolle in der neuen Weltordnung, jetzt gerade im Papierosa Verlag erschienen. Wir sind, und wenn wir schon über das nachdenken, was Marxisten zu tun haben, wollen wir doch mal nicht über Marxisten so zu Wasser und zu Land in der Luft und im Weltall und in allen Zeiten reden, sondern über die Aufgaben der wenigen Marxisten, die es in der Bundesrepublik gibt. Wir sind im Herzen einer der mächtigsten imperialistischen Mächte der Welt, die anderen Völker Europas zunehmend unterdrückt und offensichtlich an der Seite der USA auch über die nun auch schon Modellierungen für eines etwaigen künftigen führbaren Krieges führt. Wir haben eine Kriegsgefahr, wir haben eine imperialistische Kriegsgefahr. Und da wollen wir mal nicht so viel über die Weltrevolution nach 490 Jahren reden, sondern, wie Erik Hobsbawm sagt, die Aufgabe der Kommunisten ist, dass sie immer dort dabei sind, wo gegen die größtmögliche Gefahr aufgestanden wird. Und da haben wir sie jetzt. Sie meinen damit einen imperialistischen Krieg im klassischen Sinne oder auch einen imperialistischen Krieg im Imperialismus der zweiten Phase, der vielleicht anders geartet ist als Armeen, die aufmarschieren? Ja, nennen wir es einfach mal eine imperialistische Konfrontation, auch mit militärischen Mitteln. Nicht? Also wenn jetzt die östlichen Randstaaten der EU aufgerüstet werden. Wenn Frau von der Leyen der Ansicht ist, muss man ganz viel Düsenjäger rumfliegen lassen, um Russland einzuschüchtern, da freut sich nicht nur die Rüstungsindustrie und die Rüstungsexportindustrie, sondern da wird wieder mit dem Einsatz, denkbaren Einsatz militärischer Gewalt zumindest gespielt, und sei es in Form der Drohung. Auch das ist eine Form der militärischen Gewalt. Und hier wäre die Aufgabe von Marxisten, Kommunisten neben der genauen Betrachtung und Analyse: Verbot der Rüstungsexporte, Abrüstung, Abschaffung der Bundeswehr, wozu brauchen wir das? Kampf dem Militarismus, Kampf gegen alle Auslandsinterventionen der Bundeswehr. Ich höre ja, obwohl ich das nur so am Rande zur Kenntnis nehme, dass innerhalb der Linkspartei auch schon so Gedankenspielchen mitgetragen werden, wie sie da in einem Strategiepapier, einem parteienübergreifenden Strategiepapier über neue Verantwortung und neue Macht da angestellt werden. Wir haben da die Rede des Bundespräsidenten da auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Friedensbewegung ist wieder wichtiger als zuvor. Also wenn jetzt über mögliche Interventionskriege geredet wird, wenn die Bundeswehr umgebaut wird zu einer potenziellen Interventionskriegsarmee, ja, sollen da Marxisten sich mit anderen Dingen befassen als mit so etwas? Zweitens, wenn nun in der Eurozone ein Land seine höhere Produktivität und seine höhere Produktinnovation ausspielt, um Warenexport und Kapitalexport in der ganzen EU zu betreiben und dann anschließend zu besichern die Kredite, die sie über den Warenexport dann betrieben haben, dann ist das schrecklicherweise dieselbe Situation, die Lenin bei seiner Beschreibung des Imperialismus während des Ersten Weltkriegs gegeben hat. Also da denke ich, da gibt es gar nicht genug Marxisten, um dagegen aufzustehen. Das glaube ich auch, Herr Fülbert, und das ist leider so etwas wie das Schlusswort unserer Sendereihe. Ja, ein schönes Schlusswort, da machen wir keine Zukunftsmusik, sondern wissen ein bisschen, wogegen wir uns in absehbarer Zeit zu wehren haben. Genau. Und an dieser Stelle endet unsere achtteilige Einführung in den Marxismus, und es hat sehr viel Freude gemacht, und es war sehr lehrreich und, denke ich, auch an mancher Stelle unterhaltsam. Ich möchte Ihnen ganz herzlich dafür danken, Herr Fülbert, für die Zeit, für diese Sendereihe und dass Sie einen Überblick gegeben haben über die Ideen des Marxismus. Da bedanke ich mich auch und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch viel Spaß im Kapitalismus. Dankeschön. Tschö.